Wir bleiben bei dem kleinen begehrten goldenen Männchen, beim Oscar. Unter den Nominierungen für den besten Film finden sich zwei sogenannte Biopics um Wissenschaftler, die für die Menschheit einiges geleistet haben. Die bewegende Geschichte des Physikers Stephen Hawking, die Entdeckung der Langsamkeit. Der Film läuft nun schon seit einigen Wochen in unseren Kinos. Und am Donnerstag startet The Imitation Game, ein Film über den Mann, der den Enigma-Code der Nazis während des Zweiten Weltkriegs geknackt hat, Alan Turing. Sowohl der Stephen Hawking-Darsteller Eddie Redmayne als auch Benedict Cumberbatch, der die Rolle von Alan Turing übernommen hat, gehen auch ins Rennen für den besten männlichen Schauspieler. Mit Anke Lewicke will ich jetzt über The Imitation Game sprechen. Wir wollen uns aber auch anschauen, gegen wen Benedict Cumberbatch in der langen Oscar-Nacht am 22. Februar eigentlich anzutreten hat. Anke, kommen wir erstmal zum Film. Eigentlich keine Aufgabe, sich dem Mann zu nähern, der mit seinem genialischen Wissen einen Code knacken konnte. Wie geht der Film diese Geschichte an? Na, ich muss erstmal sagen, das ist so ein Film, wenn ich das so salopp sagen darf, den man sich gut weggucken kann. Also Kostüme und die Ausstattung, die spielen sich nie so in den Vordergrund, sondern rekonstruieren eigentlich ganz schön, dass England während des Zweiten Weltkrieges souverän werden, auch immer die traumatischen Kindheitserinnerungen des zerrissenen Helden eingeblendet. Also ich habe mir den gerne angeschaut, aber als ich dann rausgekommen bin, habe ich auf einmal festgestellt, dass mir was fehlt, weil die Geschichte kannte man ja. Und trotzdem würde man ja, wenn man diesen Film jetzt gerne sieht, gerne erfahren, wie hat er das eigentlich gemacht? Und dieses Wie, das kam mir einfach zu kurz. Also man sieht die ganze Zeit diese Walzen, dann löst er wieder Kreuzworträtsel. Aber was haben diese Kreuzworträtsel dann mit den Walzen zu tun? Und diese Walzen waren ja die ersten Computer. Nun habe ich Mathe-Leistungskurs studiert und bin vielleicht ein bisschen vorbelastet. Aber da hätte ich gerne mehr drüber erfahren. Und auch dieses Genie, da hätte man doch vielleicht Mittel und Methoden finden können, das mehr zu versinnbildlichen. Also nehmen wir einen Film wie den Science-Fiction-Thriller Matrix, da ging es ja. Oder nehmen wir auch die Sherlock Holmes Serie, wo Benedict Cumberbatch auch mitspielt, da geht es ja auch. Da sieht man dann eben, wie sein Hirn funktioniert durch so Zahlen, Codes oder Stadtpläne, die eingeblendet werden. Also da hätte es wirklich was gegeben. Also Sie würden sagen, dass der Film letztlich in seiner klassischen Erzählweise ein bisschen unter seinen Möglichkeiten bleibt. Ja, mir fehlen eigentlich auch noch weitere Aspekte. Also es gibt dann ja den Moment, wo der Code geknackt wird und diese Information behält ja der Geheimdienst für sich. Und das ist ja ganz interessant, weil hätte man den direkt weitergegeben, hätten Angriffe verhindert werden können, aber vielleicht der Sieg nicht. Also dann hätten die Nazis gewusst, was passiert wäre. Aber das ist ja eine ganz aktuelle Geschichte, dass der Geheimdienst alle Informationen für sich behält, wenn man jetzt an die NSA denkt und was in Amerika passiert. Da hätte man den Film vielleicht für die Gegenwart auch ein bisschen öffnen können. Und dann eine andere Sache ist ja die Homosexualität gewesen von Alan Turing. Und da habe ich das Gefühl, der Film findet eigentlich gar keine Form, damit umzugehen. Also es ist eine Zeit gewesen, die sehr repressiv war. Er wurde dann ja auch bestraft, hat weibliche Hormone gespritzt bekommen, wurde sozusagen kastriert. Und der Film fasst die Homosexualität aber selbst wie die Zeit, wie so eine heiße Kartoffel an. Und Keira Knightley muss dann immer so Sätze, so sinngemäß sagen, wie es ist doch dein Anderssein gewesen, was dich hat so genial werden lassen. Also da finde ich den Film einfach ein bisschen eindimensional. Man könnte nun sagen, Benedict Cumberbatch rettet den Film so ein bisschen. Er selbst gilt ja auch sehr als intelligent. Schon sein Julian Assange in Inside WikiLeaks oder auch sein Sherlock, da die Rollen waren als brillante Hirne angelegt, die mit ihrer Umwelt Schwierigkeit hatten, ist ja eine Idealbesetzung für diese Rolle? Ja, kann man sagen. Ein paar Sätze, die er bei Sherlock Holmes sagt, hätte er jetzt auch nahtlos in diesem Film sagen können. Also diese Arroganz, mit der er auf andere Menschen einfach hinabschaut, die hat er in diesen beiden Rollen. Und er selbst sagt ja einmal als Sherlock Holmes, ich bin so ein hyperfunktionaler Soziopath. Und das kriegt er eigentlich ganz gut hin, auch wie er im wirklichen Leben nicht funktioniert. Aber auch hier fehlt mir so ein bisschen Aspekt, den Benedict Cumberbatch hätte sicher ausspielen können, sein Sherlock Holmes, da weiß man ja nie, macht er das jetzt, weil er fasziniert vom Verbrechen ist oder weil er wirklich an Gerechtigkeit glaubt. Und hier weiß man nie, geht es dem um seine Erfindung, Alan Turing, oder geht es ihm wirklich um die Beendigung des Zweiten Weltkrieges? Also da hätte man vielleicht auch noch ein bisschen mehr reingehen können. Und ich finde, da bleibt Cumberbatch, hätte einfach noch mehr gekonnt. Jetzt geht es ja eben auch um das große Oscar-Rennen. Wird denn sein großer Konkurrent Eddie Redmayne sein, der Darsteller des Stephen Hawking? Ja, ist ja interessanterweise, dass Benedict Cumberbatch auch schon mal Stephen Hawking gespielt hat. Also das weiß ich, finde ich ganz kurios in diesem Zusammenhang. Und natürlich mag die Akademie gerne einfach so Genies. Man muss nur an Russell Crowe denken, der ja auch schon mal ein Mathe-Genie gespielt hat, der darüber verrückt geworden ist. Andererseits mag man in Amerika bei den Oscars auch immer wieder gerne mehr Schauspieler, die sich so richtig in die Rolle werfen. Und Stephen Hawking, da geht es natürlich um den körperlichen Verfall und das zu spielen, das wird ja auch häufig gewürdigt von der Akademie. Und wem drücken Sie die Daumen? Ich drücke eigentlich Michael Keaton die Daumen, weil der lässt so richtig die Sau raus bei diesem Film. Es wurde ja eben schon von Thomas Klein gesagt, dass die Kamera immer dabei ist und man, das spielt auch noch am Broadway und man sieht die ganze Zeit spucken, schwitzen, wie er so seine ganze Extrovertiertheit hemmungslos einfach auslebt und gleichzeitig aber dabei ironisiert. Und er nimmt uns natürlich mitten Mang noch in das amerikanische Showbusiness, Michael Keaton. Am 22. beziehungsweise dann in der Nacht auf den 23. Februar wissen wir mehr. Dann werden die Oscars vergeben. Vielen Dank an unsere Filmkritikerin Anke Lewicke. Und das hier ist Ben Howard mit She Treats Me Well zu hören in Vollbild, dem Filmmagazin im Deutschlandradio Kultur.